Im Deutschen Rundfunkarchiv haben sich mehrere dieser von Hans Habe angesprochenen Interviews erhalten. So mit einem Heizer, einem katholischen Geistlichen, einem bayerischen Sanitätsgefreiten und einem Musiker des Städtischen Orchesters in Aachen. Wir haben hier einen Mann am Mikrofon, der seit 3 Tagen hier ist und uns eine interessante Geschichte erzählen möchte. Was sind Sie denn vom Beruf? Heizer. Sie sind Heizer. Und Sie sind wann herübergekommen? Vor 3 Tagen. Und können Sie uns sagen, welchen Auftrag Sie bekommen haben, bevor Sie hier herüber zu uns gekommen sind? Ich sollte, sobald die Amerikaner hier in der Nähe wären, soll ich am Werk am Elektrizitätswerk stören. Sie haben eine Zerstörungsarbeit am Elektrizitätswerk ausüben sollen? Ja, ich hab's aber wohl nicht ausgeführt. Sie haben Ihren Auftrag nicht ausgeführt. Sie haben also das Elektrizitätswerk nicht zerstört. Wollen Sie mir sagen, warum Sie das verweigert haben? Um die Allgemeinheit, den Leuten wenigstens in einer kürzesten Zeit wieder Licht und Strom zugeführt werden kann. Es war eine schreckliche Zeit. 3 meiner Mitbrüder sind schon im Konzentrationslager eines jämmerlichen Todes gestorben. Warum? Weil sie eben dem Volke den wahren Glauben erhalten wollten. Denn die Nazis wollten mit allen Mitteln diesen Glauben ausrotten. 5 andere schmachten noch in den Lagern. Keiner kommt wieder. Alle 8 waren tätig in einem Dekanat. Das heißt, 8 Pfarren von 27 wurden mit einem Schlage ihres Seelsorgers beraubt. Jetzt können Sie verstehen, warum ich nicht ganz froh sein kann, obschon ich ganz frei bin und die amerikanische Besatzung mir und dem Volke mit dem größten Wohlwollen entgegengekommen ist. Ich denke noch an die armen Menschen jenseits des Westwalls. Wir wollen hoffen und beten, dass auch ihnen bald die Stunde der Freiheit schlagen wird. Vor mir am Mikrofon sitzt ein bayerischer Sanitätsgefreiter, der heute vor Aachen in Gefangenschaft geriet. Ich werde nun einige Fragen an ihn richten. Sagen Sie, haben Sie unsere Lautsprecher wegen gehört? Jawohl. Ich und viele andere. Können Sie mir die Umstände sagen, unter denen Sie den gehört haben? Ja, der Lautsprecher war meines Erachtens in der Nähe von Aachen im Wald aufgestellt und man hat ihn sehr deutlich gehört. Haben Sie auch die Flugblätter gesehen, die durch Flugzeuge und durch Artillerie heute über Aachen verbreitet wurden? Ja, die waren sehr schön verbreitet über ganz Aachen und es waren Tausende an der Zahl. Jetzt sagen Sie einmal, wollen Sie vielleicht etwas zu Ihren Landsleuten, den Bayern, sagen? Da bin ich Ihnen sehr verbindlich. Ich bin aus Bayern und befinde mich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ich fühle mich veranlasst, zu meinen Landsleuten zu sprechen, da mir im Augenblick endlich einmal die Gelegenheit gegeben ist, frei von der Leber weg zu reden. Vor allem möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich erstaunt bin über die vornehme und anständige Behandlung. Man kann endlich als Mensch wieder aufatmen. Nach unserer Propaganda zu urteilen, ist es mir wirklich schwer gefallen, in Gefangenschaft zu gehen. Seit 1933 ist unser Volk restlos verblödet worden. Wie sind Sie denn hier behandelt worden? Jetzt meinen Sie, während der amerikanischen Besatzung. Ich glaube, der Amerikaner kommt nicht als Freund Deutschland rüber. Ich habe aber den Eindruck, er kommt herüber als Mensch und weiß den Deutschen und auch also den deutschen Menschen das deutsche Leben absolut zu würdigen. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn sich daraus eine amerikanisch-deutsche Freundschaft entwickeln würde. Ich danke Ihnen, Chef.